Im sozialistischen Korea, dessen nötigste Gebiete von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht wurden, sind die schönen Taten der sozialistischen Gesellschaft zu erleben, wobei die Bewohner einander aufrichtig halfen. Die Bevölkerung des ganzen Landes, die das Unglück und Leiden der Bewohner der Katastrophengebiete für ihre eigenen halten, schickt den Opfern zahlreiche Hilfsgüter. Die Züge und Wagen mit den aufrichtigen Hilfsgütern treffen ununterbrochen in den Katastrophengebieten ein. Bis zum 12. September sind die Bewohner der Katastrophengebiete mit über 1000 Tonnen Getreide, großer Menge Lebensmitteln und Millionen Stücke Kleider, Decken und Haushaltsartikeln versorgt. Viele Fabriken und Werke unter dem Leistungsindustrieministerium liefern an die Opfer die Kleider und Schuhe, die durch die Mobilisierung aller Reserven und Möglichkeiten hergestellt werden, in großen Mengen. Auch zahlreiche Medikamente, tausende Tonnen Zement und hunderte Tonnen Eisen und Stahl und das Heizöl, die in den Katastrophengebieten eingetroffen sind, tragen dazu bei, bei der Beseitigung der Überschwemmungsschäden neuere Taten zu vollbringen.